Podcast Versuchslabor. Ja, servus Klaus, hier ist der Planet Kai und ich wollte zur Folge 63 dir dieses Audiokommentar schicken. Das Labor kocht fast vegan. Ja, war mal echt nett zu hören. Also ich habe das heute Morgen auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit gehört und ja, mehr davon. Es war ja sehr unterhaltsam, was bei euch so in der Küche abgeht und ich denke mal, deine Tochter, ich weiß nicht, ob sie den Podcast nachhört, aber sie wird sich singen hören, denn du hast es natürlich nicht geschnitten. Aber lass deiner Tochter gesagt sein, sie kann ganz toll singen. Jo, hat mir sehr gut gefallen. Und falls deine andere Tochter noch ein bisschen Unterstützung bei Clash of Clans braucht, kann sie gerne mich oder auch den Bobs und Bob, denke ich mal, fragen, ja. Jo, freue mich auf Podstock, genau wie du, und freue mich, dich auch da mal kennenzulernen, so richtig in, wie du lebst und lebst. Aber geht ja doch lustig zu bei euch. Und hat mir wirklich viel Spaß gemacht, euch zuzuhören, wenn auch die Musik nicht so mein Geschmack war, die im Hintergrund lief, aber ja, so ist das nun mal eben. Aber trotzdem, gerne mehr davon. Viel Spaß weiterhin. Grüße vom Planeten. Ciao, ciao. Ja, hallo zusammen. Hier ist das Podcast Versuchslabor. Ich grüße euch. Na, das ist schon toll, wenn man so eine Folge mit einem Audiokommentar beginnen kann. In dem Falle ist das vom Planet Kai. Das habt ihr aber gehört. Hat sich ja extra vorgestellt. Ja, habe ich mich sehr gefreut über das Kommentar. Und um das mal direkt mal zu erzählen, also jetzt nicht nur für den Kai, sondern generell mal, also wenn ich hier Folgen aufnehme, wo die Kinder dabei sind, dann ist das so, dass ich mir das schon von den Kindern auch nochmal extra freigeben lasse, ob ich das veröffentlichen darf oder nicht. Das heißt, die hören dann nochmal rein. Und in dem Falle, was jetzt die Tochter 2 betrifft mit dem Singen, das war dann okay für sie, dass das so im Ganzen dann veröffentlicht wird. Und ja, ich denke, das ist auch wichtig, dass man da nachfragt an der Stelle, weil die Privatsphäre der Kinder geht natürlich vor und ist wichtig. Ich kann euch verraten, ich habe einiges hier an Material rumliegen, was ich leider nicht veröffentlichen kann, weil ich einfach keine Freigabe gekriegt habe. Aber das macht nichts. Das habe ich dann für mich und das ist dann auch ganz schön. Ja, was die Musik betrifft, Kai, klar. Ich hätte auch lieber Lenny Kravitz gehört oder sowas anstatt Jamie Lee Kravitz. Aber das ist halt die Musik, wo Tochter 2 momentan drauf abfährt. Und wenn sie hier kocht und in der Küche fleißig ist, dann darf sie natürlich hören, was sie mag. Das ist ja selbstverständlich an der Stelle, denke ich mal. Und jo, Thema Podstock, würde ich mal sagen, hat gut geklappt, oder? Also, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben da an der Stelle. Ja, kann kaum erwarten, dass wir das dann mal wiederholen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt zusammenkriegen. Aber wir haben ja den Raucherbalkon. Da kann man zumindest miteinander quasseln, gell? Sehr, sehr schön. Also nochmal vielen Dank für das Audiokommentar. Und dann machen wir das heute mal. Ich habe nämlich noch ein zweites Kommentar auch bekommen. Das ist auf dem Blog. Da hat geschrieben die Leni vom Enzyklia-Podcast. Die macht so einen Podcast, da geht es um Geocachen. Und es geht um den Sinn der Dose. Ich könnte mir fast vorstellen, dass die meisten Leute, die hier mein kleines Labor anhören, da sowieso schon den Abo-Button gedrückt haben. Was schreibt sie? Sie schreibt: Lieber Klaus, die Folge hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich echt gefühlt, als würde ich bei euch in der Küche sitzen. Deine Mädels sind klasse. Und wenn der Martin, in diesem Fall ist das der Martin vom Metacast, sich eine Folge wünschen darf, dann wünsche ich mir mal eine Stallfolge. Herzlichste Grüße aus deinem alten Heimatort sendet dir deine Leni. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe mal, wo waren das so? Das muss so irgendwo 93, 1993 rum gewesen sein. Da habe ich tatsächlich quasi mal bei der Leni in der Nachbarschaft gewohnt, im selben Ort, so kurz vor Göttingen. So ein kleines Nest, wo da gibt. Ja, vielen Dank, Leni. Ja, mit einer Stallfolge tue ich mich schwer. Ich bin ja hier in dieser Familie der mit der Pferdeallergie. Deswegen haben wir den Hof ja auch knappe 6 Kilometer weg von unserem eigentlichen Zuhause. Weil sonst ist das jetzt für mich nicht so der Brüller. Aber ich guck mal, ob sich da irgendwas mal machen lässt. Ob da irgendwie, notfalls muss ich die Kinder mal alleine losschicken mit dem Zoom hier. Da seht ihr mal was aufnehmen. Also versprechen kann ich nichts, aber ich schau mal, ob da irgendwas geht, dass die Familie dann mal was aufnimmt für mich und ich das dann nur veröffentliche. Ja. Familie ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich war ja am Wochenende auf dem Podstock auch, habe ja, wie eben schon gesagt, den Kai kennengelernt. Ja, und irgendwie, ja, es war ein bisschen wie Familie. Es klingt total verrückt, weil es alles Leute sind, die du nur aus dem Internet kennst, aber kaum bist du da. Ja, es ist wie eine kleine Familie, die da sich trifft und ja, es ging unglaublich schnell, dass man hat sich verstanden. Man kennt sich natürlich durch die Podcasts und ja, und alle Jungs und Mädels so durch die Bank weg, so wie ich mir das vorgestellt habe, muss ich wirklich sagen. Also im Englischen gibt's ein schönes Wort dafür oder einen Satz, der heißt "You're in my heart". Ich weiß nicht, im Deutschen müsste man dann wahrscheinlich sagen, ich habe euch ins Herz geschlossen. Ja, so möchte ich das mal an der Stelle ausdrücken. Die Leute, die da jetzt gemeint sind, ich denke, die wissen, dass sie gemeint sind an der Stelle. Ja, hab viel Spaß gehabt. Also war wirklich toll. Ganz, ganz schöne Geschichte mit dem Podstock. Ich weiß nicht, ich denke, ich habe auch nicht geschafft, jedem Hallo zu sagen, dem ich Hallo sagen wollte. Sollte ich wen ganz Wichtigen vergessen haben, dann mein Angebot steht natürlich. Ihr seid immer herzlich willkommen auf dem Raucherbalkon, da können wir zumindest quatschen. Ne? Also das heißt nicht, dass ich jetzt immer da rumstehe und warte, aber dann twittert er mich halt kurz an, wenn er Lust hat zu reden und dann finden wir schon irgendwie einen Platz, dass wir uns dann da schön treffen können an der Stelle. Ja, und bevor ich das Thema Podstock dann auf Seite lege, vorerst gibt es noch eine Sache, die ich da ganz gerne loswerden will. Und zwar habe ich, glaube ich, einen der feinsten Menschen kennengelernt, der mir so die letzte Zeit untergekommen ist. Und der soll auch hier ruhig extra erwähnt werden. Das ist der Christian, der Oboman vom Umwumukum Podcast. Der hatte mir angeboten, mich mitzunehmen zum Podstock und hat mich dann hier bei mir zu Hause abgeholt, also Full Service, von der Haustür weg zum Podstock und zurück. Und ja, Christian, du bist ein ganz feiner Kerl. Das muss ich wirklich mal loswerden an der Stelle. Ich habe unglaublich viel Spaß gehabt auf der Fahrt mit dir. Die Gespräche waren toll. Ich habe einiges gelernt. Hier mal ein Gruß an die Cache-Frequenz, weil der Christian ist auch Geocacher. Zieht euch warm an, ne? Also wenn der Muggel kommt, ne, da habe ich doch das ein oder andere mir erzählen lassen, aber das ergab sich einfach so im Gespräch. Ja, also wie gesagt, lieber Christian, nochmal vielen Dank für die Fahrerei und fürs Mitnehmen. Ja, und danke für das, was du bist. So möchte ich das mal sagen an der Stelle. Ich weiß, dass du jetzt Urlaub machst. Weiß nicht, wann du das hörst. Wünsche dir aber auch im Urlaub viel Erholung. Und freue mich auch da sehr, sehr drauf, dich wieder zu treffen. Das war mir eine große Freude, ja, ein Riesenfest. Gut, damit aber jetzt genug vom Podstock. Ich denke, es gibt genug Folgen. Heute ist, glaube ich, schon, ja, heute ist Mittwoch schon. Das ist, ich glaube, die ein oder andere ist schon raus. Ich glaube, am Raucherbalkon habe ich auch schon was zu dem Thema gesagt. Also, das war direkt am Sonntag. Also, die ganz frischen Eindrücke kurz verarbeitet. Da war auch der Kai dabei. Und der Chris, der ist jemand, der wohnt da direkt vor Ort. Auch ein super Typ. Also, der auch mit seiner Freundin oder Frau oder beides. Zusammen waren die da. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, der Raucherbalkon. Ja, muss ich kurz ein Wort zu verlieren. Ich war zwar angemeldet als Podcast-Versuchslabor, aber ich glaube, gelaufen ist die ganze Geschichte Podstock mehr als Raucherbalkon. Und ja, aber da sehe ich mich quasi nur als Botschafter an der Stelle. Ich hoffe, ich habe das deutlich machen können, auch bei der Vorstellung und auch bei der Live-Session. Es ist ein Community-Projekt, wie es so schön heißt. Also auf Deutsch gesagt, kommt's vorbei und macht mit. Ne? Der lebt davon, dass Leute da sind und dass man miteinander redet, weil alleine stemme ich den nicht. Ne? Da freue ich mich auf jeden Fall. Eben schon gesagt, einfach mal antwittern, da finden wir schon einen Weg. Das Ding sollte auf jeden Fall weiterlaufen. Und ja, wir sind ja auch dran, Night of the Pots. Ich habe jetzt gerade, bevor ich selber hier aufgenommen habe, die neue Folge vom Hatti gehört. Der hat da ganz schön nochmal erklärt, wie es funktioniert und wer schon alles da ist und dass es jetzt auch eine Timeline gibt, wo man sich eintragen kann. Ja, schaut da einfach mal vorbei. www.raucherbalkon.de und dann NOTP, gibt es einen extra Reiter, da drückt er drauf, da tragt euch ein und dann können wir sprechen miteinander. Also das wird bestimmt eine großartige Sache. Dann wollte ich auf jeden Fall auf diesem Weg einen Gruß senden an den Explikator, an den Oliver. Der hat nämlich heute seine 500. Sendung gehabt und ja, vielleicht hört er ja hier rein, das weiß ich gar nicht genau, aber ich wollte es auf jeden Fall loswerden. Der Explikator, ein wunderschöner Podcast, der mich jeden Morgen begleitet auf den Weg zur Arbeit und gut, normalerweise ist so Podcast-Empfehlung aus meiner Richtung immer eher sowas, was nicht so bekannt ist, aber in dem Falle nehme ich mal einen von den Großen und stelle den hier nochmal vor und empfehle den heute auch nochmal ganz explizit. Hört euch den Explikator an, das ist eine sehr, sehr schön gemachte Sendung, die da jeden Tag in der Früh schon online ist, die kann man gut hören, ist nicht zu lang und es gibt auch immer ein bisschen Musik, das finde ich auch toll, da gibt er sich unheimlich Mühe, da dann noch schöne Lieder rauszusuchen, oft passend zum Thema auch, also ja, Explikator würde ich sagen, auf jeden Fall mal reinhören. Ja, ansonsten, bei mir wird diese Woche jetzt nicht mehr groß was passieren, ich bin dann froh, wenn Wochenende wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so ein bisschen platt ist man doch immer noch. Und ja, schaue ich einfach mal, was da noch so passiert. Ich weiß, dass am Montag, da ist hier in Bayern Feiertag, das ist der 15.8., wenn ich das richtig weiß, da ist Hörertreffen von der Hörmupfel, von der Dotti und auch vom Nord-Süd-Gefälle, das heißt, der Jörn Schaar wird auch wohl zugegen sein. Ich wäre da gerne hingekommen, also Dotti, falls du es hörst, entschuldige ich mich jetzt hier offiziell. Ich muss leider arbeiten, das komplette Wochenende und auch den Feiertag. Ich habe ja so einen IT-Job und in Bayern sind halt gerade Ferien und die meisten Leute sind im Urlaub und die, die da sind, die müssen leider ran und ja, dann habe ich einfach nicht so die richtige Ruhe, dann da euch besuchen zu kommen. Ich müsste irgendwie Laptop mitnehmen oder irgendwas und dann bräuchte ich dringend Netz und dann, wenn ich was machen muss, muss das auch immer dann direkt ASAP irgendwie passieren. Also das wird leider nichts, aber ich denke, wir sehen uns auch irgendwann auf irgendwelchen Events. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Gut, in dem Sinne würde ich mich dann für heute erstmal verabschieden. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Hört den Raucherbalkon, hört den Planet Kai, den Explikator, die Dotti, den Radinger, den Michael von Making Tracks, den Bobson Bob. Wen habe ich noch? Den Selbstgesprächler. Oh, das war auch großartig. Den Selbstgesprächler kennengelernt. Den Volker auf jeden Fall anhören. Die Lara. Wen haben wir noch alles dabei gehabt? Den Christian um Womokum auf jeden Fall auch anhören. Ich stelle in dieser Folge unten als Link nochmal meine Liste zur Verfügung mit den ganzen Feeds und mittlerweile sogar mit den Twitter-Accounts von den einzelnen Podcasts, die mir persönlich so gefallen. Das heißt nicht, dass ich die alle immer komplett jede Folge höre, aber das sind alles Sachen, die schön sind, die man sich anhören kann und könnt ihr gerne mal durchstöbern, so ein bisschen durchblättern und ja, schreibt Kommentare, nicht an mich, schreibt Kommentare an die anderen, die freuen sich. Ja, in dem Sinne, passt auf euch auf, macht's gut, Servus.